Mitteilung 1. Mit der Grafikfirma habe ich auch schon geredet. Natürlich brauchen die noch etwas Bedenkzeit, aber ich denke schon, dass sie die Anfrage interessant fanden und es wäre natürlich super, wenn sie tatsächlich Interesse hätten. Mitteilung 2. Das Kundengespräch ging sehr gut. Selbstverständlich konnte ich noch keine Versprechungen machen, das liegt ja auch nicht allein bei mir. Unter Vorbehalt habe ich dem Kunden aber vermittelt, dass es von unserer Seite aus keine Bedenken mehr gibt. Mitteilung 3. Könnten Sie mich bitte wegen der Ausbuchungen zurückrufen? Gestern habe ich die beschädigten Artikel aussortiert und hier zur Buchung bereitgestellt. Jetzt ist der Karton aber nicht auffindbar und ich kann auch nicht sehen, ob die schon jemand gebucht hat.